Ich bin ein Zeuge Jehovas. Ich bin nur Gott verantwortlich und seinen Geboten gehorsam. Deshalb lehne ich auch den Kriegsdienst ab. Ich verkündige die gute Botschaft von dem aufgerichteten Königreich. Im Jahre 1914 war das Zeitalter der Nationen abgelaufen. Christus hat seinen Thron bestiegen, sein Regiment angetreten. Aber der Teufel, der bei diesem ersten Zeichen Jehovas auf die Erde herabgeworfen wurde, wiegelt in seinem Zorn die Nationen und Machtblöcke der Welt gegeneinander auf, dass sie sich gegenseitig vernichten. Die Endschlacht von Harmageddon steht unmittelbar bevor. Millionen von Menschen werden darin umkommen. Aber wir, die zu der großen Volksmenge gehören, von denen die Offenbarung des Johannes redet, werden auf einer neuen Erde leben. Deshalb laufen wir von Tür zu Tür und bezeugen den Namen Jehovas und dass sein Königreich angebrochen ist. Wir wissen, dass wir nur noch wenig Zeit haben. Und ich bin Adventistin. Ich weiß, dass die Wiederkunft Christi nahe bevorsteht. Ich weiß aber auch, dass die Sabbatentheiligung in der Christenheit die Ankunft Christi aufhält. Die 10 Gebote Gottes sind sein unveränderlicher Wille, auch das Sabbatgebot. Wer dieses Gebot missachtet, der verachtet Gott. Jesus hat vor seinem Tod nicht nur das Abendmahl mit seinen Jüngern gehalten, sondern auch die Fußwaschung. Darum halten wir auch die Fußwaschung vor dem Abendmahl. Ich bin neu apostolisch, weil ich glaube, dass der Herr Jesus seine Kirche durch lebende Apostel regiert bis zu seinem Wiederkommen. Er hat einst seine Apostel ausgesandt und sendet sie heute noch, mit dem Auftrag zu lehren, in seinem Namen Sünden zu vergeben und mit Wasser und dem Heiligen Geist zu taufen. Der Stammapostel ist der jeweilige Repräsentant des Herrn selbst auf der Erde. Wir aber, die von den Aposteln Versiegelten, sind das auserwählte Volk Gottes. Die Kirchen sind von Gottes Wort abgefallen und haben sich der Welt angepasst. Ich gehöre zur Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Jeder kann unsere Gottesdiensthinweisschilder sehen an den Einfallstraßen der großen Städte. Wir haben die Bibel, aber wir haben auch das Buch Mormon als Gottes Wort. Der Engel Maroni hat es unserem Gründer Joseph Smith gezeigt. Es bestand aus goldenen Platten mit altertümlichen Schriftzeichen, die auf dem Hügel Cumora verborgen waren. Joseph Smith hat es übersetzt. Wir glauben, dass die Offenbarung Gottes weitergehen wird, dass es auch heute Gesichte und Offenbarungen gibt und an die Wiederherstellung der 10 Stämme Israels auf dem amerikanischen Kontinent. Wir glauben alles und hoffen alles für die Zukunft der Menschheit. Wir wollen allen Menschen Gutes tun. Ich gehöre zur Pfingstbewegung. Pfingsten ist das am meisten vernachlässigte Fest der Kirche, obwohl hier doch die Kirche begründet wurde. Warum hat man in der Kirche solche Angst vor dem Geist und der Begeisterung? Sollte es nicht auch heute noch die Geistesgaben geben, die im Neuen Testament da waren und allen Christen verheißen worden sind, auch die Gabe des Zungenredens? Es gibt keinen Glauben ohne den Pfingstgeist. Ich bin ein Glied der Christengemeinschaft. Wir wissen, dass es Gott um den Menschen geht. Und darum feiern wir unsere Gottesdienste auch als Menschenweiherhandlungen. Der Mensch muss erhoben werden über das moderne Nützlichkeitsdenken hinaus. Er muss die Mysterien der jenseitigen Welten erfassen. Er muss stufenweise aufsteigen durch die Sphären der geistigen Welt, durch die Mächte, Gewalten, Fürstentümer, Herrschaften, Throne, Seraphim und Cherubim, zu dem Geheimnis des allliebenden Gottes, der sich uns schenkt. Deshalb ist uns auch das Sakrament so wichtig, wichtiger noch als die Predigt. Das Sakrament, in dem das Geheimnis des sich uns schenkenden Gottes gefeiert wird. Und so weiter und so fort. Jeder verkündet eine andere Wahrheit.